Zum 52. Jahrestag des Arbeitsbeginns von Genossen Kim Jong-il im Zentrum der Partei der Arbeit Koreas fanden in der Juche-Ideologie-Studiengruppe PASCO und in der Juche-Ideologie-Studiengruppe Madrid in Spanien die Seminare über seine unvergänglichen klassischen Werke und in der Stadt Partizansk und in Pekin von der Region Khabarovsk, Russland, koreanische Foto-, Bücher- und Kunstausstellungen statt. Und in Finnland, Schweden und Südafrika gab es Vorträge zum 52. Jahrestag des Arbeitsbeginns von Kim Jong-il im Zentrum der Partei der Arbeit Koreas und zum 16. Jahrestag der Veröffentlichung der gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni.